Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und ich möchte euch mal was mit auf den Mitweg geben, was ihr vielleicht noch gar nicht wisst. Ihr hört hier einen Podcast. Gibt es viele da draußen, aber das hier ist der einzige Podcast, wo der viermalige Webvideopreis-Nominierte und zweimalige Webvideopreis-Wegschmeißer und der Träger des Podcast-Awards in der Kategorie Jugend. Jugendgut, bitte. Jugendgut aus dem Jahr. Aus dem Jahr? 2007. 2007 moderieren diesen Podcast. Und jetzt kommt's: demnächst könnte einer davon auch die goldene Kamera digital erhalten, wenn er nicht der Changeman wäre. Ja. Oder der Postillon 24. Ja. Ja. Bitte, hier, wir haben es die letzten Wochen gar nicht erwähnt. Ja, also, tatsächlich bin ich nominiert für die goldene Kamera digital in der Kategorie Comedy und Entertainment mit meinem YouTube-Kanal. Ja. Wenn einer zum Lachen ist, dann ja wohl Robin Blase mit seinen Videos pro Jahr. Das ist immer lustig. Das Lustige ist, dass es halt Comedy und Entertainment ist. Also, Entertainment lasse ich noch durchgehen, aber ich habe halt jetzt die letzten 5 Videos, die ich gemacht habe, gingen um Europapolitik und Klimaschutz. Ja, und davor hat es so lustig. Davor, gut, wir hatten letztes Jahr Anti-Web-Videopreis gemacht. Du hattest Montana Black gemacht. Du hattest, glaube ich, auf der die Artikel 13. Artikel 13, das war auch sehr Sache unterhaltsam, würde ich sagen. Ja. Da sind schon ein paar unterhaltsame Sachen drin. Ich muss aber immer wieder sagen, ne, also ich mag dich sehr. Aber wenn man gegen den Changeman antritt, da würde sogar ich dann sagen. Ja, aber der hatte noch weniger Comedy und Entertainment. Postillon ist tatsächlich der einzige Kanal, den ich Comedy und Entertainment. Aber letztes Jahr hat der Changeman, der hat eine Reihe gemacht, die ich richtig, richtig brillant fand. Und zwar seine Experimente, zum Beispiel 7 Tage kein Wort sprechen oder 7 Tage ohne Spotify, sind beides hervorragende Videos. Das ist aber kein Entertainment, das ist hochgradig philosophische Filme. Nee, es ist wirklich gutes Zeug. Er hat jetzt gerade, natürlich alles auf YouTube ist Entertainment. Also selbst die wissenschaftlichen Sachen sind ja auch irgendwie unterhaltsam immer und aber hier, der hat jetzt eine geile Doku rausgebracht, eine geile Doku-Serie, die du eigentlich erfunden hast. Ja. Mit Canon Heinblick. Ja, genau. Nämlich. Aber wenn man klaut, dann bei den Besten, sage ich immer. Nee, das ist auch eine Reihe, die ich mir schon lange mal überlegt habe, was in die Richtung zu machen, sozusagen so Firmen bei YouTube. Ich wollte das schon mal länger machen. Wir haben das für den Kika neulich gemacht, dass wir bei 25 Made waren, also bei dem Management von Dena und Kati. Und haben die so gezeigt. Dann dachte ich so, es wäre voll geil, wenn man mal so all diese ganzen, weil Mediakraft und so weiter, die kannte man früher alle. Aber inzwischen gibt es ja so einen riesigen Kosmos aus YouTube-Firmen, die YouTube-Videos produzieren, die keiner kennt. Oder die halt so hinter den Kulissen sind. Und dieses große, so Mediakraft, Studio 71, so, das ist so eigentlich, die gibt es auch noch, aber eigentlich ist es so ein riesiges Meer aus Kleinen. Und ich dachte, man müsste mal so eine Doku-Serie machen, wo man so deren Arbeit und was die so machen und so weiter verfolgt. Und jetzt macht er genau das Gleiche, aber mit einzelnen YouTubern, nämlich mit Rezo in Folge 1. Das ist ein 40-Minuten-Video. Oh, krass. Wo er quasi Rezo komplett begleitet und quasi mega genial. Das ist auch mit Rezo in Folge 1 zu machen, ja, weil natürlich will jetzt jeder sehen, wie arbeitet Rezo, wisst ihr so super drauf. Super clever, ja. Aber das ist mein Changeman. Ich hatte dann kurz überlegt. Das heißt, überlegt, du willst eigentlich, dass er gewinnt, David. Ist das, was du mir sagen willst? Weil das Ding ist wirklich, ich mag dich und ich mag deine Videos, Robin. Ja. Aber er hat auf jeden Fall mehr produziert als ich im letzten Jahr. Er hat nie so die, also für seinen Content hat er nie die Aufmerksamkeit bekommen. Du bist wenigstens reich, Robin, sagen wir es mal so. Ich finde auch, ich hatte kurz überlegt, wenn der, nehmen wir mal der an, der würde uns fragen, ob er uns begleiten soll, dass einmal die Lästerschwestern, ich glaube, das wäre das zerklüftetste Video, weil wir am Tag irgendwie zig Dinge machen, die, ne, also ich sitze im Kino, während du Follow Me Reports drehst, dann sitzen wir im nächsten Moment beide in einem Meeting, dann beim Podcast. Aber eigentlich hast du nicht mit dem das wunderbare Leben des Fabian Siegesmund genau das gemacht? Ja, im Grunde schon. Und einen Preis dafür gewonnen? Also Changeman, hier, du weißt Bescheid, was du tun musst für den nächsten Webvideopreis, wenn es den gibt, weil, das muss man dazu sagen, eigentlich wäre der langsam fällig. Die hatten letztes Jahr hatten sie es im November gemacht, Oktober? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Also, man hat auch gar nichts mehr gehört. Einer der Veranstalter hatte neulich mal getweetet, so, ich habe keine Zeit mehr für mein Hobby. Den Webvideopreis ist eigentlich nur mein Hobby, dass das dieses Hobby von Ströer gekauft wurde und denen gehört, erwähnt er da nicht. Also mein Gefühl ist, dass das nicht stattfindet, weil irgendwie hat man da gar nichts mehr. Hatte ist auch ja neulich, aber auch nur ein Hobby gewesen. Teures Hobby. Hatte neulich auch der Julius Award getweetet, der übrigens immer noch Wettbewerber, wie nennt man das, Bewerber annimmt. Der Julius Award ist quasi Webvideopreis und goldene Kamera und so weiter für kleine Creator. In einem. Also sozusagen, wenn man einen YouTube-Kanal hat mit unter 10.000 Abonnenten, dann kann man sich da bewerben. Und ich habe mir sagen lassen, dass das dieses Jahr und um einiges fetter wird. Als unter 10.000 Abonnenten sind mittlerweile übrigens 9.000 Abonnenten, Robin. Denn neuerdings wird ab- und aufgerundet bei YouTube. Das ist eins der Themen, die wir heute haben. Unter anderem reden wir auch über die zweite Folge von CSU, die ich mir letzte Woche ja live angeschaut habe. Jetzt kommen wir aber zu unserem liebsten Hobby, nämlich Hashtag Werbung. Ja, und zwar ist der Sponsor diese Woche wieder das Sky Ticket. Und dieses Mal geht es um ganz mega krasse viele Super-Serien. Unter anderem die neue Crime-Serie mit Kevin Bacon, City on a Hill. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da geht es um Geldtransporter in den 90ern in Boston. Ansonsten eine Serie, die auch viele, viele Preise hier abgeräumt hat. Tschernobyl. Emmy nominiert. Kann ich nur empfehlen, ich habe sie schon komplett fertig geguckt. Tschernobyl hat ja damals auch viele Influencer dazu angestiftet, in irgendwelchen giftigen Seen oder in Tschernobyl. Vielleicht gibt es jetzt demnächst Geldtransporter auf Instagram zu sehen, wo dann, wie sie alle heißen, Bibi das und Dagi. 24 Stunden im Geldtransporter eingesperrt. Ansonsten Barry, kann ich auch sehr empfehlen. Kenn ich nicht. Da geht es um einen Hitman. Der dann Schauspielunterricht nimmt und schon ist super lustig. Ist eine richtig gute Comedy-Serie. Und Walking Dead Staffel 1 bis 9 gibt es jetzt schon und dann die 10. Staffel ab dem 7.10. Das geht alles mit dem Sky-Ticket für einmalig 4,99 für einen Monat. Man kann einfach jetzt das abschließen, losstreamen und monatlich kündigen auf dem Gerät deiner Wahl. Wichtig aber zu erwähnen, weil das wir immer wieder gesagt bekommen von Leuten, die sagen so, ich habe das schon längst gehabt, aber möchte jetzt wieder für 4,99, ist natürlich für Neukunden. Das ist für Neukunden, genau. Aber ja, wer schon mal dieses tolle Angebot genutzt hat, der kann trotzdem wieder Kunde werden unter sky.lästerschwestern.com. So, und jetzt kommen wir zum Ende von YouTube, David. Mhm. Social Blade ist tot und damit eigentlich auch das, wofür wir alle leben, nämlich unsere Abozahlen nach oben klettern zu sehen. Was erfüllt jetzt meinen Nachmittag? Es gibt hier, kleiner Funfact, in dem Nebenbüro hier bei Dr. Freud, da gab es eine Zeit, da hatten die ohne Scheiß einen Fernseher an der Wand hängen. Mehrere sogar. Mehrere Fernseher an der Wand hängen. Einen für Le Floyd, einen für Dr. Freud und ich glaube, Flip Floyd war auch noch zu sehen. Und der lief, der Live-Ticker von Social Blade, dass du live sehen konntest, haben wir gerade einen Abonnenten dazu gewonnen oder einen verloren. Das ist so wie so ein schlechte Laune-Barometer gewesen. Ja. Ich habe Flo immer wieder gesagt, lass die Scheiße sein, weil sowas, ich habe das schon von so vielen Creatern gehört, dass das krank macht, diese Zahlen wachsen oder auch herabstürzen zu sehen. Deswegen ist es, ich glaube, das hilft einigen sehr stark. Vielleicht erklären wir noch mal, was jetzt nämlich hilft. Nämlich, also wer es nicht kennt, Social Blade, das trifft aber auch auf all diese anderen Analyse-Tools zu, die es gibt. Social Blade ist nur bei weitem das bekannteste. Das ist ein Tool, was einem die werten halt einfach die ganzen API-Daten von YouTube aus. Und das könnt auch ihr nutzen, also wenn ihr www.socialblade, wie Blade, wie in das Messer. Blade, .com Blade. Eingebt, dann kriegt ihr so eine Startseite und oben unter Suche könnt ihr dann jeden, ich glaube sogar mittlerweile Instagram-Account. Twitch auch. Twitch. Also so gut wie jedes, die haben das für jedes Social-Media-Seite inzwischen gemacht, angefangen haben sie mit YouTube. Und du kannst halt da so das Wachstum sehen, also wie viele Abonnenten dazu geworden sind. Ich habe das auch mal thematisiert in der Reportage, die ich gemacht habe mit Reporter über Instagram-Betrüger, weil man da halt auch sehr gut sehen kann, wenn jemand halt plötzlich über Nacht 100.000 Follower dazu gewinnt, ohne Grund. Und dafür war Social Blade immer ein super tolles Tool. Was nie geklappt hat, war irgendwie, weil es wurde auch immer aufgerechnet ungefähr, wie viel Geld wird gerade mit den Klicks und Abonnenten vergeben. Das war immer Quatsch, dieser Wert. Auch so eine geile Spanne von irgendwie 10 Euro bis 10.000 Euro. Ja. So, dieser YouTuber verdient im Monat 10 bis 10.000 Euro. Ja, ja. Und man konnte sich dann auch so ein bisschen so Prognosen auswerten lassen. Also gemessen an dem Wachstum, was du gerade zu dem Zeitpunkt hattest. Das war immer eine lineare Prognose. Also wenn du an dem Tag 400 Abonnenten hast, dann hast du für den Rest des Jahres 400 Abonnenten pro Tag. Und das ist dann die Zahl, die du am Ende des Jahres hast. Völliger Quatsch. Aber trotzdem ein cooles Tool gewesen, weil du diese Daten halt auch gerade rückversetzt. Also so ein Wachstum über die letzten Jahre nachvollziehen zu können. Super. Es war immer ganz gut, um zu sehen, wenn, also ich glaube, KuchenTV hat das in seinen Videos auch immer eingeblendet, wenn er zum Beispiel diese Videos macht, wann ist jemand abgestürzt. Warum geht's jetzt schon wieder um KuchenTV? Das ist keine gute Entwicklung, Dave. Ich finde, ich will eigentlich insgeheim damit sagen, dass das mein, dass der den Podcast hier übernehmen soll mit mir zusammen. Nee, aber was ich meine ist, der hat das in seinen Videos immer gezeigt und hat dann immer die Kurven gezeigt. Und ich glaube, das ist so, ne, bei denen, die abgestürzt sind, konnte man sehr schön sehen, das waren die Views oder der durchschnittliche Abonnentenzuwachs in diesem Jahr. Und ich glaube, den hat keiner so richtig gehalten. Ja, und jetzt geht das nicht mehr, das so genau nachzuvollziehen, weil YouTube das abgeschaltet hat. Also man kann bei YouTube jetzt, das gilt auch auf der Plattform, nur noch die gerundeten Zahlen sehen. Also anstatt, dass da ne, 200.000 Abonnenten und 507 steht halt jetzt nur noch 200.000. Und umso höher du kommst, steht dann halt auch dann nur noch bei 1 Million, steht, glaube ich, nur noch eine Million und dann auch 1, irgendwas, aber halt auch teilweise dann nur zwei Stellen oder eine Stelle hinter dem Komma. Und bei PewDiePie steht auch noch 100 Millionen. Das heißt, PewDiePie muss 1 Million Abonnenten dazu gewinnen, damit sein Social Blade-Ticker sich nach oben bewegt. Das heißt, du siehst nicht mehr, ob er Abonnenten gewinnt oder verliert. Es sei denn, er fällt unter die 100 Millionen oder kommt auf die 101. War nicht das auch so ein bisschen der Auslöser, ja, das, was viele gesagt haben, dieser Kampf PewDiePie gegen T-Series? Genau, also sie wollten damit irgendwie verhindern, dass Creator sich untereinander sozusagen battlen, wer der Größte ist. Dann verstehe ich aber nicht, warum sie das nicht nur abgeschaltet haben bei Leuten, die über 100 Millionen Abonnenten haben oder über, lass es über 10 Millionen sein. Weil ab dem Moment wird es ja auch super schwierig, die ganze Zahl reinzupressen. Und da haben sie es, glaube ich, auch schon abgeschaltet. Wenn das wirklich der Grund wäre, beziehungsweise die Intention, dann kannst du es auch gleich ganz abstellen, oder? Also ich meine, ja, aber Abonnentenzahlen sind ja schon wichtig. Also ich habe das schon ganz oft gemerkt, dass meiner Meinung nach Leute, ich abonniere YouTube-Kanäle immer, wenn ich denke, geiler YouTube-Kanal, wenn der klein ist, wenn der groß ist, ist mir egal. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute YouTube-Kanäle auch einfach nur abonnieren, weil sie sehen, ach krass, der hat 1 Million Abonnenten, den abonniere ich mal. Du musst dir ja nur die Zahlen angucken, ja, die selbst die Großen mit ihren mehreren Millionen machen. Und dann guckst du dir an, was sie an Klicks erreichen. Ja. Also PewDiePie macht pro Video, glaube ich, maximum 10 Millionen Klicks. Ja, schon manchmal auch ein bisschen mehr. Aber also ich glaube, so über 30 Millionen kommt er eigentlich nie bei 100 Millionen. Man sagt ja ungefähr so 10% ist so fast ein Standard. Also ich glaube, das ist auf den meisten Kanälen so. Es gibt immer wieder so Ausreißer. Was, 10%? Das ist viel zu wenig. Würde ich sagen. Würde ich nicht sagen. So, also wenn du, ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, von Kanälen, also Sarazan nennen wir hier gerne immer mal wieder. Es ist ja so von der Masse ab, das, glaub, das haben wir auch schon mal erwähnt. Also ein Pete's Meat, die halt am Tag irgendwie 10 Videos hochladen und dann Promi Flash, die irgendwie 50 Videos hochladen, da hat natürlich ein einzelnes Video viel weniger Views. Und bei Kanälen, die relativ vielleicht einmal in der Woche hochladen, haben die einzelnen Videos dann öfters mehr Views. Ja, bei Dr. Freud zum Beispiel haben fast 1 Million Abos und Nee, die haben 750.000. Sind die nicht auch bei 800.000 mittlerweile? Nee. Okay, aber bei denen, die kommen jetzt auf so 10.000, vielleicht mal 20.000 so. Das ist aber nicht unbedingt ein Zeichen für einen gesunden Kanal, würde ich sagen. Nee, also, nee, das sage ich ja auch nicht. Aber ich sage, man kann davon ausgehen, dass man so bei 10, vielleicht 20% sich Sachen einpendeln. Ne? Also nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, wenn du einen erfolgreichen Kanal hast, dann ist das Ziel eigentlich, dass du, ich würde mal sagen, also mindestens 50, wenn nicht mehr Prozent deiner Abonnenten erreichst. Und im Idealfall hast du regelmäßig, und regelmäßig ist halt so, das ist halt so eine Frage, was bedeutet das, aber hast du regelmäßig Ausreißer, wo du Videos hast, die mehr Views machen, als du Abonnenten hast, weil sie halt irgendwie viral gehen. Das haben wir beide, glaube ich. Genau, das haben wir beide. Selbst ein Julian Bam hat manchmal Hits, die größer sind als sein Kanal. Gut, der landet halt immer in den Trends. Ich sehe das bei Max auch ganz häufig. Max hat im Durchschnitt so 500.000 Views auf seine Videos bei 1,2 Millionen Abos. Das ist ungefähr 50%. Finde ich. Ja. Und hat dann so die typischen Ausreißer dabei. Ja. Aber das würde ich jetzt sagen, also der Kanal von Hand of Blood, würde ich sagen, ist ein sehr gesunder Kanal, was das angeht, weil er hat sehr regelmäßige Abos, aber übertreibt es jetzt nicht mit irgendwie 20 Videos pro Tag. Also das in die Richtung würde ich das eher denken. Aber klar, also die View-Zahlen sieht man noch immer noch. Die wurden nicht abgeschaltet. Und die siehst du auch noch tagesaktuell und im genauen Counter, nur halt die Abo-Zahlen nicht. Und das wirkt sich natürlich auch so ein bisschen auf, mal sagen, den Lebensunterhalt vieler Influencer aus. Wenn, also in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, wenn du richtig geiles Wachstum hast, ist es vielleicht weniger leicht sichtbar. Und wenn du ein gesundes Wachstum hast, ist es wahrscheinlich gar nicht sichtbar. Weil ein normaler Kanal hat ja jetzt nicht 100.000 neue Abonnenten pro Monat, sondern ein normaler Kanal hat halt so seine paar Tausend im Monat, die er halt wächst. Und er wächst halt gesund über ein Jahr. Und über das Jahr hinweg hat er dann seine paar Hunderttausend dazu gewonnen. Zuletzt in der Statistik, also ich bin ja überhaupt froh, dass nach 4 Monaten kein Video immer noch Plus-Abonnenten bei mir waren, aber ich mache so 15 am Tag. Also das heißt, bis bei mir die nächste Bewegung existiert, ist glaube ich 2038 oder so. Ja, und das ist halt so, auf der einen Seite siehst du halt kein Wachstum mehr und das sieht dann vielleicht dann eher stagnierend aus. Das heißt, man muss viel mehr auf die Views gucken. Das andere ist aber auch, Kanäle, die tot sind, also die Abonnenten verlieren oder gar nichts machen oder halt temporär stillgelegt sind oder sowas. Als Werbetreibender ist es natürlich jetzt schwieriger zu gucken, wie sieht es denn da gerade aus? Ist das ein Kanal, der sich nach oben bewegt oder stagniert der gerade? Also ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie. Es ist halt ein gutes Stimmungsbarometer, muss man halt dazu sagen. Also das hast du in letzter Zeit bei Herrn Newstime sehr stark gesehen, wie ich fand, weil du da immer wieder auch siehst, der hatte ja diesen starken Abo-Wachstum bei Artikel 13 und seitdem ging es nur noch bergab. Ja. Und das kann damit zusammenhängen, dass Leute bei Artikel 13 dazu gekommen sind, weil sie sagten, ich will genau das, das vermute ich aber eher nicht. Ich glaube aber eher, dass auch da so ein paar, die vielen Fehlgriffe, die bei ihm jetzt auch passiert sind, dafür gesorgt haben, dass viele einfach auch seiner überdrüssig wurden. Und jetzt mal nur für ihn, wenn er denn tatsächlich so reflektiert wäre, wie ich ihn nicht kenne, aber wenn es wäre, dann könnte das ja ein Mittel sein, um einzulenken. Ich habe das ja immer wieder auch bei mir gehabt, dass ich gedacht habe, so nach einem Video, da waren jetzt viele D-Abos, was kann das bedeuten? Üblicherweise bedeutet es gar nichts, weil das immer wieder auch so war, dass wenn man dann was Neues hochlädt, verliert man erstmal Leute. Genau wie so bei Instagram. Wenn man lange nichts hochgeladen hat. Weil dann irgendwie Leute sehen, oh Moment, den hatte ich auch noch abonniert, den mache ich gar nicht mehr. Im letzten halben Jahr habe ich festgestellt. Ja. Leute, das haben wir ja auch schon mal hier besprochen. Ja. Also es ist halt ein ganz normales Verhalten. Ja, ja. Ja, aber es gab 3 Leute in letzter Zeit, die sich gesagt haben, who cares, Abonnenten. Ja. Wir machen einfach alles dicht und machen was Neues auf. Ich habe jetzt nur von einem einzigen mitbekommen, nämlich von Leon Mascher. Ja. Der hat letzte Woche ein Video, wo er auf dem Thumbnail, ich glaube, er weint. Ja. Im Video habe ich danach gesucht, hat er nicht gemacht. War das Clickbait, Robin? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Also Leon Mascher hat angekündigt, dass er sein letztes YouTube-Video hochlädt. Macht er natürlich nicht, er hat einfach einen neuen Kanal aufgemacht, aber er hat seinen Kanal, einen Kanal mit über 2 Millionen Abonnenten quasi, hat er gesagt, ich mache den dicht, abonniert alle meinen neuen Kanal, der heißt nur noch Leon und nicht mehr Leon Mascher. Und ApoRed hat lustigerweise vor 1-2 Wochen genau das Gleiche gemacht. Der hat ApoRed sogar. Der hat den ja sogar verkaufen wollen, ne? Er hat den verkaufen wollen, dann hat er ihn wohl zwischenzeitlich komplett gelöscht, der war komplett weg, also nicht mal von wegen so dieser Kanal, der war wirklich einfach weg. Und jetzt hat er einen neuen aufgemacht, der heißt nur noch Red. Hatte der nicht nur noch auf dem Gaming-Kanal Videos gemacht? Ich habe von ihm gar nichts mehr. Aber er hat jetzt einen neuen Kanal, der heißt Red. Und jetzt lustigerweise machen Leon Mascher, Simon Desue und ApoRed jetzt zusammen Videos und machen da die Videos von Mr. Beast nach. Der ja gerade so, also im letzten Jahr würde ich sagen, war nicht PewDiePie der größte YouTuber, sondern Mr. Beast. Wer ist das? Mr. Beast ist der krasseste Typ. Mr. Beast ist jemand, der es schafft, da geht jedes einzelne Video viral. Und der hat einfach so einen ganz, ganz easy Trick. Die Videos sind einfach unglaublich billig produziert. Also billiger geht's nicht. Ja. Er hat einfach sich so eine Gruppe aus Freunden zusammengeholt und die gehen halt zusammen raus und letztendlich gibt er einfach, glaube ich, alles Geld, was er verdient, steckt er halt wieder rein in die Videos, indem sie halt sagen, okay, pass auf, heute der Letzte, der sich aus dem Swimmingpool bewegt, kriegt 100.000 Euro von mir. Was? So. Und ob er das seinen Freunden jemals zahlt, keine Ahnung. Aber es gibt auch so andere Sachen, wo sie auf der Straße dann so Giveaways machen, wo sie halt sagen so, wir gehen in Best Buy, wir kaufen jede PlayStation, die es gibt Und dann machen wir auf der Straße einen Stand und sagen, jede PlayStation ist ein Euro. Und wenn es Leute einen Euro geben, dürfen sie die PlayStation mitnehmen. Und dann machen sie halt daraus ein Video und nennen das Video halt We gave away 1000 PlayStations. Und dann hat das Video 10 Millionen Views. Der Kanal von MrBeast hat inzwischen 20 Millionen Abos oder mehr. Riesig. Richtig krass. Und das machen die jetzt auch. Wir haben sie 24 Stunden lang blablabla, das machen, jetzt haben sie gerade 24 Stunden vegan, in Klammern, gesund ernähren. Und das ist so lustig, dieses Video. Ich kann es sehr empfehlen. Also, Arporate und Leon Mascher. Ich will das nicht gucken, aber ja, erzählen. Die so shoppen gehen und Leon Mascher so, ey, das ist ja richtig krass, so, wenn du dich so vegan ernähren musst jetzt. Da musst du ja vor nachdenken. Warum? Warum muss man nachdenken? Ja, weil du nicht mehr alles kaufen kannst. Einfach also. So. Ist einfach, also ich kann es empfehlen, das ist super lustig. Auf jeden Fall. Aber das ist ja, ich meine, das hat ja mit diesem, weil was du gerade sagtest, MrBeast scheint ja etwas zu sein, was deswegen viral geht, weil die Prämisse schon die Prämisse, so krass ist. Sie schaffen es nicht genau, es gut nachzumachen. Aber okay, sie, also sie leben nicht vegan und sagen, der Letzte, der es nicht schafft, vegan zu leben, dem wird Fuß also auch, abgeschnitten. Es gab so ein anderes Video bei Leon, das ging, glaube ich, habe vergessen, was es war, aber da ging es mehr in die Richtung. Und jetzt Simon Desi hat jetzt gerade auch so ein Versteckenspielen-Video gemacht. Also das geht dann, aber sozusagen die Richtung ist eine, die man in den USA jetzt schon seit einem Jahr oder so sieht, nämlich diese krassen Happening viralen Videos, viele tun sich zusammen und machen irgendwie was Krasses zusammen, ne? So ein bisschen wie das irgendwie halt einfach länger da schon der Fall ist. So wie die Lester-Schwestern-Tour zum genau. Beispiel. Und eine dritte Person hat auch, nachdem wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, eine dritte Person hat jetzt ihren Kanal erstmal dicht gemacht, nämlich Katja Krasavitsch hat gesagt, ich lade jetzt nur noch Videos bei Katja Krasavitsch Music hoch. Den Kanal gibt's jetzt wieder. Letzte Woche hatten wir drüber gesprochen, dass er gelöscht wurde. Jetzt ist er wieder da. Aber sie hat angekündigt, dass sie auf ihrem Kanal erstmal nichts mehr hochlädt. Aber du meintest ja, dass sie einen Strike bekommen. Genau, sie hat jetzt zwei Strikes und jetzt, ich denke mal, sie macht das jetzt aus Sicherheitsgründen, damit sie keinen dritten bekommt und der Kanal dann ganz weg ist und deswegen lagert sie jetzt auf den zweiten aus. Ich finde aber die Entwicklung bei ApoRed und Leon Mascher ganz spannend, weil bei ApoRed, der wollte den Kanal verkaufen, es gab die Theorie, dass er vielleicht auch von YouTube gelöscht wurde, keine Ahnung. Bei Leon Mascher ist es sehr komisch, weil der Kanal läuft ja die ganze Zeit und jetzt macht er den dicht, um einen neuen aufzumachen. Hast du mitbekommen, warum er es machen will? Ich habe eine Theorie. Nee, also ich kann kurz mal wiedergeben, was er im Video sagt. Ja. Da sagt er nämlich, dass sein Management, was er genau. wo er war, hätte hätte die Rechte und würde ihn verklagen oder sowas. Er hätte die Rechte und erlaubt nicht, also er befindet sich in einem laufenden Verfahren, deswegen dürfe er wohl auch nichts sagen. Hätte auch die letzten Monate, also er hat seit 3 oder 4 Monaten kein Video gemacht. Und in der Zeit, meinte er, hatte er auch einfach keine Motivation, weil er ja wusste, dass das Ding möglicherweise weg sein könnte. Und deswegen ist es womöglich so, dass er, dass ich habe kurz überlegt, der war doch bei Divi Move, oder? War ApoRed nicht auch da? Nee, die waren alle bei so einem komischen Management. Die waren auch auf ganz vielen unterschiedlichen Seiten gelistet. Die waren doch bei High Level, glaube ich, auch, ja, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwelche schlechten Verträge unterschrieben haben. Ich kann mir aber auch was anderes vorstellen. Das ist eine Theorie. Oh, jetzt kommt's. Verschwörungstheorien von und mit Robin Blase. Das ist eine Theorie. Und zwar, was ist gerade für eine Jahreszeit? Es ist Herbst, bald ist Weihnachten. Leon Mascher und ApoRed. Der Weihnachtsmann steckt hinter allem. Ja, Leon Mascher und ApoRed sind beide bekannt dafür, dass sie immer November, Dezember jeden Tag ein Video hochgeladen haben und dann ein ganzes Jahr nichts mehr. Die drei machen jetzt gerade wieder zusammen Videos. Die beiden haben auch unter anderem immer krasse Verlosungsvideos gemacht, wo sie irgendwelche Giveaways angeblich gemacht haben. Habe ich ja auch mal so eine Reportage drüber gemacht, wo wir das so ein bisschen beleuchtet haben, was davon stimmt und was davon rechtlich ist und so. Meine Theorie ist, ich unterstelle ihm das jetzt einfach, es gibt kein Management. Ich glaube, sein Kanal und der Kanal von ApoRed sind als werbeunfreundlich eingestuft von YouTube, sowie der von KuchenTV. Die machen keine AdSense-Revenue mehr und haben gesagt, okay, was machen wir? Wir machen einfach einen neuen Kanal auf, ziehen alle Leute drüber, versuchen irgendwie Drama drumherum zu erzeugen, dass alle drüber berichten, alle den neuen Kanal abonnieren und dann können wir im Dezember wieder richtig Cash machen. Ich habe null Beweise dafür. Es ist wirklich, ich schmeiße gerade eine Verschwörungstheorie in den Raum. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil das Timing ist so komisch. Warum lädt er 4 Monate keine Videos hoch? Und jetzt, wo es wieder Plätzchen im Supermarkt gibt, fangen sie wieder an, fangen direkt an, indem sie die Trends kopieren aus den USA. Die drei machen plötzlich wieder zusammen Videos und es geht gerade gut aufs Weihnachtsgeschäft zu, wo die immer Millionen verdient haben wahrscheinlich. Ja, wobei man aber sagen muss, dass die Kanäle mögen zwar als werbeunfreundlich eingestuft sein, aber das ist ja eigentlich eine Sache, die passiert auf Videobasis. Also es gibt ja Nee. der Kanal von KuchenTV ist ja komplett entmonetarisiert worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die beiden Kanäle vielleicht auch, und die von Katja sowieso. Weil üblicherweise ist es so, dass es eine Benachrichtigung gibt, wo genau, das heißt, so dieses Video wurde als werbeunfreundlich eingestuft. Und ich habe neulich bei einem anderen YouTuber gesehen, der macht auch so Assi-Inhalte, ABK heißt der, glaube ich. Der hatte, ich glaube, der hat ein Experiment gemacht. Der hat für ein Video lang, hat er gesagt, er macht Dinge, die nur werbefreundlich sind. Und guckt mal, ob das Video als werbeunfreundlich eingestuft wird. Ich habe mir das Ergebnis nicht angeguckt, das hätte ich jetzt, ich wusste nicht, dass wir darauf jetzt zu sprechen kommen, weil das wäre interessant gewesen, weil wenn der dann auch gesagt hätte, okay, es wird trotzdem entmonetarisiert, dann stimmt die These wohl. Nein, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also entweder es wird auf einer Videobasis entschieden oder es gibt ja jetzt diesen neuen Mechanismus, das ist ja bei KuchenTV jetzt einer, das erste Mal in Deutschland groß passiert, dass YouTube sagt, weil du so stark gegen die Richtlinien verstößt, Monetarisierung ist für uns ein Privileg, wir entziehen dir komplett das Recht, deine Videos zu monetarisieren. Aha. Und dann darfst du, dann bist du halt, hast du keinen Partnerstatus mehr quasi. Und das, das, also ich weiß nicht, wie gesagt, das ist eine reine Theorie, aber ich finde es so komisch, dass drei der kontroversesten Kanäle in Deutschland alle drei innerhalb von denselben zwei Wochen sagen, ich mache meinen Kanal nicht, mache einen neuen auf. Kann natürlich auch sein, dass sie voneinander jetzt inspiriert werden, weil sie gesehen haben, ah, es funktioniert oder keine Ahnung was. Aber irgendwie ist es. Aber auch dann, also. Ich finde es so weird. Also, die Denke kann ich nachvollziehen, aber also das könnte, die könnten ja sofort, instant wieder entmonetarisiert werden und der ganze Kanal werbeunfreundlich gestaltet werden. Das weiß ich ja nicht, ob das passiert. Also, ob. Weil jetzt machen sie ja werbefreundliche Videos. Machen sie? Ja, sie machen genau die gleichen Videos, die halt in den USA. Mr. Beast verdient ja Hunderttausende von Euros mit jedem einzelnen Video. Und wenn sie das also da passiert ja nichts. Die bashen da niemanden, die machen keine Pranks, die irgendwie gegen das Gesetz verstoßen. Bisher ist das alles safe. Und Simon Lessie hat ja auch nie Probleme gehabt mit sowas, soweit ich weiß. Also, wie gesagt, es ist eine reine Theorie. Vielleicht hat er wirklich Stress mit seinem Management und ApoRed hat irgendwie keinen Bock mehr auf seinen Kanal gehabt und Katja Krasavitsch hat halt zwei Strikes und hat gesagt, ich mache jetzt einen neuen Musikkanal auf. Aber dafür haben wir ja einen Podcast, damit wir hier Bullshit labern können und die Leute unterhalten. Wir haben übrigens nicht nur einen Podcast, wir haben auch eine Tour. Ich will nicht schon wieder damit anfangen, aber es gibt zwei Entwicklungen, die wir vielleicht mal anführen sollten. Ja, stimmt. Wir hatten euch ja gesagt, dass wir noch Gäste für die verbleibenden Städte suchen. Eins können wir schon mal sagen, für Wien haben wir immer noch keinen. Und da das Datum jetzt erschreckend nahe rückt, werden wir möglicherweise entweder sehr, sehr eilig noch jemanden finden müssen oder aber die Wiener müssen leider nur mit uns. Das ist ja ganz schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Gehst du zu einer Postkartour, sind nur die zwei Podcaster da und sonst niemand. Ich finde es tatsächlich ein bisschen unschön, so weil da bin ich ehrlich, so weil in den anderen Städten sind dann halt auch echt ein paar wirklich coole Leute dabei. Und in Wien nicht. Heißt, ja, wir sind ja auch cool, aber ich würde sagen, dann überlegen wir uns für Wien was, wie wir es den Leuten extra schön machen können. Hm. Wir bringen ihnen deutsche Spezialitäten mit. Zum Beispiel, Robin, was ist denn so? Scheiß im Beutel, wie letzte Woche bei Knossi. Machen wir so, du knödelst vorher in 200 oder wie viele Tickets verkaufen wir in Wien? 400 einzelne kleine Tütchen und die werden dann verteilt. Mega. Ganz großartig. Aber wir sagen erstmal, wer in Leipzig dabei ist, da haben wir den Maxim angefragt. Der ist Leipziger Ehrenbürger. Ja. Mittlerweile ja auch so Halbspandauer, aber er ist immer wieder auch in seiner Urheimat in Leipzig. Maxim Markov, wenn ihr den kennt. Let's Read Small Books heißt der YouTube-Kanal. Nee, so heißt der nicht mehr. Der heißt einfach nur Maxim. Ja, aber so hieß er mal. Nichts mit dem Content zu tun. Ich habe den Namen noch nie verstanden. Das ist die erste Frage, die ich ihm auf der Bühne stellen werde. Warum heißt dein Kanal, hieß dein Kanal so? Ja, und Kumpel von Hand of Blood ist im Summoners Inn mit in Begriffen. Genau, League of Legends-Spieler, aber jemand, der auch gerne sich zu Dingen äußert. Und deswegen bin ich mal gespannt, was er so zu lästern hat. Ich glaube, der lästert gar nicht so viel. Dafür haben wir aber in Stuttgart jemanden, der kann gar nichts anderes. Ja. Timon. Ja, Klängern. Klängern haben wir dabei. Und zwar fliegen wir den einfach ein nach Stuttgart. Aber also ökomäßig, wir fahren ihn per Zug nach Stuttgart. Aber wir fliegen ihn ein, hört sich cool an. Muss dann auch wie bei Wetten, dass so leider dann jetzt dann langsam los auf der Couch, wenn wir mit ihm im Interview durch sind. Und der hat auch so einen Knopf im Ohr, wo er dann immer so sagt, so, well, I thought that my channel. Ja, genau, wir haben dadurch, dass er jetzt nicht so weit entfernt wohnt, haben wir gesagt, wir fragen ihn einfach mal, ob er Bock hat, in Stuttgart dabei zu sein. Und jetzt kommt er extra nach Stuttgart. Und das haben wir uns für Wien auch gedacht, dass wir jemanden einfliegen lassen könnten. Wir sind irgendwie out of options, wen wir eigentlich auf der Bühne haben wollen wird. Vielleicht. Wer von uns nach Wien geflogen werden will, meldet euch. Ja, seid ihr Influencer? Ich würde gerne Leon Mascher. Nee, will ich nicht. Nee, lassen wir das. Können wir ihn fragen, ob sein Kanal monetarisiert wurde. Wen wir auch einladen könnte, Shirin David. Die bringt jetzt ihr Album raus diese Woche. Jetzt kam ein neuer Skandal raus. Mhm. Sie hat einen Feature auf ihrer Platte von Xavier Naidoo. Deutschlands liebsten singenden Reichsbürger. Ich habe das mitbekommen und ich bin ganz schwer, also da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht diesen Shitstorm. So, weil wir haben hier schon mehrfach darüber geredet, über, wie man bei Mel Gibson oder so Kunst und Privatleben voneinander trennt. Und Xavier Naidoo ist halt immer noch ein guter Sänger. Das kann man dem nicht nehmen. Und er kommt aus Mannheim, so wie ich. Genau. Ihr seid beide Söhne Mannheims, kann man sagen. So, und ist trotzdem, muss man sagen, jemand, das habe ich gerade gesehen, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt. Es gab jetzt eine Impfdemo in Berlin. Also eine Wir-sind-gegen-Impfen-Demo, wo irgendwie 1000 Leute waren. Und wessen Lieder werden da gespielt? Die von Xavier Naidoo. Und wer war da als Speaker? Heiko Schrang von Schrang TV. Ach du Scheiße. Wer war im Publikum? Reichsbürger. Ja. Also diese Nähe von Impfgegnern und dann den krassesten rechten Verschwörungstheoretikern kombiniert mit der Musik von Xavier Naidoo, das passt irgendwie alles schon immer so ein bisschen manchmal zusammen. Das ist echt nicht so schön. Was Xavier, ich hab viel Musik von ihm früher gehört und der ist dann irgendwann in so eine Richtung abgedriftet. Ich glaube, er hat ein Album gemacht, es war fast wie christliche Propaganda. Es war so ein Kirchenalbum, wo es immer wieder darum ging, dass Gott. Ich kann einen persönlichen Funfact erzählen. Meine Mutter hat früher mit Xavier Naidoo zusammen im Gospelchor gesungen. Ach, guck. Ja. Ach so, dann ist er tatsächlich. Sie kommt ja aus der Ecke, siehst du. Aber ich sehe das Argument und ich verstehe auch, wenn Leute sagen: So, guck mal, gerade bei Shirin David, das ist jetzt das dritte Mal, dass sie mit jemandem zusammenhängt, der homophobe oder durch starke Kommentare in so eine Richtung aufgefallen ist. Aber ich kann irgendwo trotzdem verstehen, dass man sagt: So, auf künstlerischer Ebene möchte man mit so jemandem trotzdem kooperieren. Und es ist kein Kevin Spacey, der sich einer tatsächlichen Straftat irgendwie schuldig gemacht hat. Oder zumindest vermeintlich. Ja. Ich glaube, Kevin Spacey wurde ja auch noch nicht verklagt. Ich muss das jetzt so formulieren, dass er uns nicht wegen Beleidigung verklagt. Obwohl, ich habe gehört, Beleidigungen sind heutzutage gar nicht mehr so dramatisch. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Ich finde, er verhält sich wie ein Idiot. Darf man das sagen? Ich habe nicht gesagt, er ist ein Idiot. Ich habe gesagt, er verhält sich so wie ein Idiot. Ich bekomme davon so vieles nicht mit, weil ich mich ehrlich gesagt mit Xavier Naidoo über seine Musik und also auch mit seiner Musik habe ich jetzt seit, ich glaube, Anfang der 2000er habe ich so, Söhne Mannheims war tatsächlich so ein Album, was ich noch gehört habe und so ein paar, ich glaube, die letzten Sachen war, sie sieht mich einfach nicht aus dem Asterix und Obelix Soundtrack, das sind so Songs, die ich noch gern gehört habe und sein erstes Album. Deswegen habe ich mich mit der Person Xavier Naidoo nie wieder groß auseinandergesetzt. Ich höre immer am Rande, dass viele ihn für einen Idioten halten, aufgrund seiner Kommentare. Wie gesagt, ich finde das, ich kann in dem Fall leider nicht sagen, ihr habt vollkommen recht, sondern, also auch wenn Shirin David wirklich einen schlimmen Track-Record hat, gemessen daran, wen sie sich so für Feature ranholt und wen sie aber auch gefühlt in ihrem privaten Umfeld hat. Aber wenn man hört, ich kenne ein paar Leute, die sie privat auch schon erlebt haben. Ich kenne Geschichten von ihr. Wir haben beide eine gemeinsame Freundin, die mir da immer wieder so Sachen erzählt. Die passt da schon sehr gut rein in diese Runde. Also deswegen damals dieses Interview, was sie bei nachdem sie mit Mert zusammengesessen hat, wurde sie ja von Worldwide Wohnzimmer. Stimmt, diese Mert-Geschichte, war sie ja auch mit dem. Ah ja. Genau, die hat sich auch wie ein Idiot verhalten. Ja, die hat sich ja nie dabei was gedacht, mit diesen Leuten abzuhängen, beziehungsweise aber auch in dieser Zeit vor allen Dingen. Und dann hat Worldwide Wohnzimmer sie eingeladen und dann saß sie da und sagte: Nee, also das habe ich nicht gewusst und das habe ich so gar nicht gesehen. Und wenn man sie privat sieht. Also, ne, also sie ist dann auch, sie artikuliert sich dann auch ganz anders. Und wenn man neulich, Freund von mir meinte, er war auf der Party von ihr und wenn man sie dann erlebt, soll die wohl auch eine ganz, also verhält sie sich wohl auch wie eine Idiotin. deswegen würde ich sagen, das passt alles schon ganz gut. Und ja. Wie gesagt, also wenn es auf künstlerischer Ebene stimmt, okay, also Künstler dürfen Idioten sein, dann habe ich einen anderen Punkt für dich. Und zwar Saturday Night Live hat, so das ist die Sketch-Comedy-Show, Punkt. Ach, nur jeder erfolgreiche Comedian, der irgendwas auf sich hält, war bei Saturday Night Live. Die haben jetzt ihr neuestes oder einen von drei neuen Cast-Member angekündigt. Und direkt bevor sie überhaupt zu Cast-Membern wurden, direkt wieder einen gefeuert. Es ging erst in der Diskussion um einen der drei, den ersten homosexuellen asiatischen Cast-Member. Generell der einzige Asiate, der gerade da Teil des Casts ist. Und den anderen, Shane Gillis, der unter anderem in einem Podcast mehrfach Videos Witze gemacht hat über Homosexuelle und sehr abfällig über Asiaten gesprochen hat. Unter anderem beschimpft er die immer wieder als Chinks, was auf Englisch und Amerikanisch quasi einfach ein super abfälliger Beleidigung, super abfällige Beleidigung ja. über asiatische Menschen ist. Und er hat dann dazu gesagt, ja, ich pushe halt meine Boundaries, ne? Ich reize halt meine Grenzen aus. Das ist ja nur Humor. Lustigerweise hat dann sich ein anderes Comedy-Theater, bei dem er wohl vorher zu Gast war, eingeklinkt und hat gesagt, we like many were very quickly disgusted by Shane Gillis' overt racism, sexism, homophobia and transphobia expressed both on and off stage upon working with him years ago. We deliberately chose not to work with him in the years since. Und im Zuge dessen, all den Sachen, hat er Saturday Night Live gesagt, okay, dann feuern wir wieder. Du hattest einen Artikel gefunden, dass sie ihn eigentlich sogar anstellen wollten aus vielleicht nicht genau den Gründen, aber so ein bisschen. Ja, die, also wenn man Saturday Night Live in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt hat, dann werden sicherlich einige, weil das wird auf Facebook ganz oft auch geteilt, mitbekommen haben, dass sie sich so einen Ruf als extrem starke Trump-Gegner angeeignet haben. Also gerade ganz viel Alec Baldwin Trump immer wieder gestellt, aber auch alle aus seine kompletter Stab wurde immer wieder von Ben Stiller oder Robert De Niro dargestellt. Was aber ja auch der Job von einer Satire-Sendung ist aktuelle politische Spieler. Ja, wobei man sagen muss, also anders als jetzt zum Beispiel die Heute-Show hier in Berlin, in Deutschland oder aber auch Extra 3, ist Saturday Night Live nicht als Satire-Show bekannt geworden und ist es eigentlich auch meiner Ansicht. Ja, es ist keine Comedy-Sendung. Es ist keine politische Satire, sondern es sind eigentlich immer sehr, ne, zu Zeiten von damals noch Eddie Murphy, also nenn mir irgendeinen Comedian, alle sind da groß mit geworden. Klar. Und da waren das häufig so, Mann geht zum Arzt und dann erlebt er irgendwas Skurriles. Das Sketch. Machen die auch immer noch. Machen die immer noch, aber sie haben sich den Ruf irgendwie angeeignet oder zugezogen, dass sie sehr liberal seien. Das hat ihnen viele neue Viewer gebracht, aber auch viele in Amerika gekostet. So dass Saturday Night Live in den gerade im letzten Jahr war das ein stetiges Auf und Ab, was die Zuschauerzahlen anging. Weshalb sie jetzt mit Shane Gillis bewusst jemanden ranholen wollten, der so ein bisschen die konservativen Zuschauer anspricht. Und so. Sie wussten also vorher, dass der Typ krass ist oder beziehungsweise auch Meinungen vertritt. Dem Mainstream ihrer Zuschauer entsprechen. Genau, die eben nicht auch, die eben nicht liberal sind. Und wie sich dann herausstellte, haben die wohl einfach nicht, die haben den eingestellt, ohne zu recherchieren, wie krass er denn wirklich ist. Ja. Und das fand ich, also sie haben zum Beispiel, ich glaube, sie wussten wohl von seinem Podcast, haben den aber nie gehört. Und haben dann erst, nachdem jetzt all dieser Kram auf Twitter halt dann rausgekramt wurde, ja. Natürlich, da, wo alle schmutzige Wäsche mittlerweile gewaschen wird, da haben sie dann gesagt so, oh, Moment, das ist ja nicht so gut. So. Und er hatte jetzt, er hat einen Post bei, ich glaube, Facebook hatte ich gesehen, wo er schrieb so, ja, gut, muss ich mit leben. Bin zwar traurig, aber man sieht ja, dass ich gecastet wurde, bedeutet, dass ich schon lustig war. Ja. Und ich hab eine ganz lustige Theorie gehört bei Philip DeFranco. Und zwar Leon Mascher und Upred wollen mit ihm Videos machen. Ja, nein, und zwar, dass das wahrscheinlich für ihn am Ende sogar ein größerer Push sein könnte. Weil anstatt, dass er jetzt einer von ganz vielen Cast-Member bei Saturday Night Live ist. Von ist denen ja jetzt, man ja nicht wirklich viele kennt. Genau, also man kennt halt die seit Jahren dabei sind und so weiter, aber von den Neuen, da sind auch viele, die sind halt eine Staffel dabei und dann nicht mehr. Und jetzt hat er halt diesen Status von in dieser Szene aus Leuten, die das geil finden, was er macht, ist er jetzt der Comedy-Star. Und er hat auch ganz viel Support bekommen, auch von anderen Comedians schon. Unter anderem von Rob Schneider. den man aus jedem Adam Sandler-Film ever kennt. As a former Saturday Night Live cast member, I'm sorry that you had the misfortune of being a cast member during this area of cultural unforgiveness, where comedic misfires are subject to the intolerable inquisition of those who never risk bombing on stage themselves. Ich übersetze es mal kurz. Also er sagt sozusagen, es tut mir super leid, dass du jetzt ein cast member bist in einer Zeit, wo es eine kulturelle Phase gibt, wo Leute dir nicht mehr vergeben, weil keiner die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, auf einer Bühne mal zu floppen und dass man deswegen halt vielleicht auch mal, also er sagt das, was er eigentlich gemacht hat, sind halt Flops. Er hat Witze gemacht und die Witze sind halt irgendwie nicht lustig gewesen. Unter anderem hat er Witze gemacht über Andrew Yang, das ist gerade ein asiatischer Kandidat also irgendwas hat er mit Asiaten und Juden und Homosexuellen. Genauso hat Dave Chappelle ja ein Problem mit Transgendern. Genau, und hat das auch in seinem neuen Special. Und da gab es jetzt auch gerade wieder diese Debatte von wegen, Kritiker kritisieren das, aber die Zuschauer sagen alle auf Rotten Tomatoes, wie mega geil ist der denn? Der regt sich endlich mal über Transsexuelle auf, macht lustige Witze und traut sich das. Ist diese Polarisierung von etwas, was eigentlich keine ist, weil es ist jetzt nicht so, als dürfte der Typ keine Witze machen, es ist halt einfach nur, dass das keine Witze sind. Ja. Wenn man sich diesen Podcast mal anhört, das ist nicht lustig gemeint. Der sagt die ganze Zeit, oh, diese fucking Chinks, also er haut halt diese ganzen Begriffe die ganze Zeit raus, ohne Pointe, ja, aber das ist einfach nur Beleidigungen die ganze Zeit raushauen. Man muss trotzdem sagen, und das ist vielleicht der einzige Punkt, den man den Verteidigern geben kann, ohne dass ich mich auf deren Seite stellen möchte, weil ich schon auch finde, dass solche Leute, den muss man nicht unbedingt eine Plattform geben, aber hätten sie ja nicht gemacht, denn das war wohl auch ein Punkt, den einige angeführt haben in seinen Stand-up-Comedy-Programmen, die sind ja meistens so eine Routine, die man dann lange geübt hat und die dann ja auch funktionieren muss vor einem sehr diversen Publikum. Du gehst in so einen Club und da sind ja nicht immer die Shane Gillis-Fans drin, sondern es muss dann immer funktionieren und deswegen sind in diesem Programm genau solche Dinge ja nicht drin gewesen. Das sind so Sachen, die sich auch Lorne Michaels, das ist der Chef von Saturday Night Live, der hat sich genau diese Sachen auch zeigen lassen. Und wenn du jemanden auf dieser Basis einstellst und dann aber sagst, ja, aber der hat auch noch privaten Podcast, privat oder beruflichen. Ja, als Comedian einen Podcast haben, finde ich schon Teil des Berufs. Ja. Das machen die da drüben sehr viele, genau, ganz viele Comedians haben mittlerweile Podcast. Dann muss man aber schon auch sagen, okay, wenn ich ihn für sein künstlerisches Potenzial und sein witziges Potenzial einstelle und der ihn dann sowieso in Saturday Night Live nur Dinge sagen lasse, die wir ihm in den Mund schreiben. Das ist halt wieder so eine Frage. Also sagen, darfst du Leute feuern oder darf das Internet sich auf jemanden stürzen, weil er in seiner Vergangenheit irgendwas getan hat? Das war ein Argument, was viele gemeint haben, so das ist Cancel Culture, das ist ganz schlimm, es wird jetzt irgendwie plötzlich alles aus der Vergangenheit ausgekramt. Nur, das ist nicht aus der Vergangenheit, diese Kommentare über Andrew Yang waren im Mai. Ja. Das ist jetzt nicht so lange her. Wie gesagt, also David Chappelle sagt in seinen Specials, die ich auch zum Teil sehr witzig finde, sagt er krassere Sachen. Also wie viel krasser, glaube ich, muss man dann im Detail, muss das dann jeder für sich entscheiden. Ich hatte jetzt beim aktuellen Programm tatsächlich so mit ein paar Sachen auch Probleme, weil ich dachte so, das geht mir jetzt zu sehr, ne, weil Dave Chappelle macht, worin der richtig gut ist, sind so kluge Beobachtungen der Gesellschaft und seines Umfelds. Was ich weniger cool finde, ist so, wenn du so eine persönliche Agenda auf der Bühne abspielst. Und das hat er auf jeden Fall in dem Special, ja. Ich wurde gekränkt, weil Leute kritisieren mich und jetzt kriegen die erstmal Recht von mir. So. Und das ist gerade bei den Transgender-Leuten, die ihn immer wieder nach jedem Special neu kritisieren. Das heißt, die nächste Folge ist dann vermutlich eine ganze Folge, wo es nur um solche Leute geht und boah. Er verteidigt ja auch Kevin Hart mit der Oscar-Geschichte, was ich auch verstehen kann, aber er verteidigt auch Louis C.K., was ich nicht verstehen kann. Ja, also er macht's. Er sagt so Sachen, das haben, ich glaube, ich hatten wir hier sogar schon mal gesagt, die finde ich insofern Deswegen auch witzig will ich gar nicht sagen, aber was ich daran mag, ist, dass er Dinge ausspricht auf der Bühne, die wo ich mir auch schon dachte, so, also das ist ein derber Witz, den könnte man eigentlich diesbezüglich machen, wenn es nicht so politisch unkorrekt wäre, nämlich bei Michael Jackson. Hast du das Argument gehört? Ja, finde ich, also ja, ich verstehe, warum man das lustig findet. Ich habe es mir auch angeguckt und es gab auch Momente, wo ich schmunzeln musste, weil er macht es halt einfach lustig, ja. aber es ist eigentlich geschmacklos. Und das ist halt die Frage sozusagen, ist das okay, darf man das dann machen? Ich glaube, was ich problematisch daran sehe, ist dieses, und das ist ja so ein Thema, was sich hier immer durchzieht, ist diese Frage so als Influencer, als Person im öffentlichen Recht, im öffentlichen Licht, wie viel Verantwortung hast du? Weil es gibt ja Studien zum Beispiel, die zeigen, dass seitdem Trump an der Macht ist, so Hate Speech zugenommen hat zum Beispiel. Ne? Weil halt sozusagen, sobald du jemanden hast, der oben ist und plötzlich solche Sachen sagt, vielleicht du auch als normaler Bürger das Gefühl hast, ach, ich kann das jetzt offen sagen, ich kann jetzt offen solche Sachen aussprechen. Und ich finde, man sieht das überall. Also dadurch, dass ich quasi im politischen Diskurs auf Twitter durch neue Parteien oder neue irgendwelche Autokraten, Führer in diversen Ländern, immer mehr sozusagen solche Sachen als Gags gemacht wird und immer auch mehr das so als Front gespielt wird. Also von wegen so, ja, die Linken, die wollen ja nicht, dass wir diese Freiheit haben, über alles zu sprechen, die zensieren uns. Und das ist alles so skurril, weil es ja einfach so ein gesellschaftlicher Konsensus ist. Und ne, es gibt so ein Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber auch irgendein großer amerikanischer, ich glaube, Ricky Gervais war es, ist ein Brite, aber Ricky Gervais ist so ein Tweet, wo er sagt, we have a system where you can say things and then people, so ich paraphrasiere das gerade komplett, aber es ist die Idee dahinter war, wir haben ein System, wo Leute halt, du kannst halt irgendwas sagen, du hast die Freiheit, das zu sagen, es gibt diese Meinungsfreiheit und dann am Ende musst du die Konsequenzen dafür tragen, ob Leute das mögen, was du gesagt hast oder nicht. Ziemlich gutes System. Ja. So, du kannst ja trotzdem sagen, was du willst, nur das heißt nicht, dass plötzlich, also die Kritiker können trotzdem sagen, ich finde das von Dave Chappelle geschmacklos und du kannst trotzdem sagen, ich finde es lustig. Ist völlig deine Meinung, das ist nicht links gegen rechts, das ist, aber wir können trotzdem als Gesellschaft entscheiden, wollen wir dass in der Gesellschaft so Wörter wie Chinks über Asiaten oder abfällige Sachen über Transsexuelle oder abfällige Sachen über Opfer von Pädophilie im Fall von Michael Jackson, ob das okay ist, ob das das Ganze nicht vielleicht fördert oder normalisiert, wenn man ja solche Sachen raushaut. Das ist eine Diskussion, die man dann führen kann. Aber es ist nicht irgendwie ein Links gegen rechts und so wird es halt die ganze Zeit dargestellt. Alles ist plötzlich irgendwie eine Debatte zwischen Liberalen und Konservativen. Das ist irgendwie völlig skurril. Ja. Wo wir bei dem Thema gerade sind, was die da oben sagen, ich finde das sehr interessant. Es war für mich eine der unfassbarsten Meldungen der Woche, nämlich es ging um Renate Künast. Die ist Politikerin bei den Grünen und die ist die Bundeslandwirtschaftsministerin. Ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin gewesen. Hätte mich jetzt gewundert, dass sie Landwirtschaftsministerin ist, wenn die Grünen gar nicht Teil der Regierung sind. Ja, nee, sie ist ehemalige Landwirtschaftsministerin und befand sich in einem Rechtsstreit, den sie jetzt verloren hat. Und zwar ging es darum, dass sie die Geschichte geht lang zurück. Es gab mal im Berliner Abgeordnetenhaus gab es eine Debatte, da hat eine grüne Sprecherin. Im Mai 1986. 86, ja. Da war ich noch nicht geboren. Da ging es ich weiß gar nicht, um Jugendtäter oder irgendwie sowas. Und irgendwann fragte ein CDU-Abgeordneter dazwischen, wie das denn sei, was denn die Grünen davon hielten, dass, ich glaube, die Bonner Stelle der Grünen hätte wohl einen Beschluss beantragt, nachdem man die im Grunde die Vergewaltigung von Kindern entkriminalisieren sollte. Genau, das ist so eine ganz alte, also wie gesagt, ganz alt, die ist älter als ich, Geschichte, die sich da durchzieht, dass es eben, ja, dass die Grünen ja für Pädophilie seien. Und das ist basiert unter anderem mit auf dieser Geschichte von irgendwie einem, ein, zwei Dingen, die damals da irgendwie passiert sind, wo irgendwelche Pädophilen halt bei den Grünen in die Partei eingetreten sind und irgendwelchen Shit gemacht haben. Also Renate Künast hatte dann auf seine Frage, wie, ne, also er fragte, wie stünde denn diese die grünen Abgeordnete dazu, dass es im Nordrhein-Westfälischen, bei den nordrhein-westfälischen Grünen einen Beschluss gäbe, Geschlechtsverkehr mit Kindern zu entkriminalisieren. Dann hat Renate Künast reingerufen in diesem Video, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Und daraufhin hat jetzt in diesem Jahr Sven Liebig, das ist ein rechter Aktivist, auf Facebook einen Post gebracht, wo er dann sagt, ach, guck mal an. So ist das also für die Grünen. Das ist dem jetzt eingefallen über 30 Jahren. Ja, er bezog sich irgendwie auf einen alten Artikel auch aus dem Jahr 2015 in der Welt. Da hatten die das nämlich auch nochmal aufgegriffen. Und er sagt, ach, guck mal an, für die Grünen ist also Geschlechtsverkehr mit Kindern okay, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Das ist ja so ein, also es ist, um es mal zusammenzufassen, damit das hier nicht falsch rüberkommt, das ist ein Kommentar aus 1986, von dem sie selber sagt, es wäre aus dem Kontext, ist auf jeden Fall weird und es gibt da sicherlich eine Geschichte bei den Grünen, wie gesagt, in 1986, weil es ist halt eine Partei, ne? In der Partei gibt es halt auch viele Mitglieder. Die sich nicht alle einig sind. Die sich nicht alle einig sind, auch bei richtig dummen Ideen. Ja. Also wie gesagt, das ist halt so eine Sache. Ich spreche das an, weil das natürlich nicht okay ist. Aber es ist gleichzeitig eine Sache, die von Rechten und von Konservativen seit über 30 Jahren immer wieder genutzt wird, um zu sagen, die Argumente der Grünen sind nichts wert, weil die sind ja alle pädophil. Ja. Und das ist halt, das möchte ich damit dann auch irgendwie jetzt gerade entkräften, um einfach nur, um es mal gesagt zu haben. Also ja. Und unter diesem Facebook-Kommentar von Sven Liebig hatten sich dann mehrere Leute eingefunden, die die Frau also von nach Strich und Faden durch beleidigt haben. Sachen geschrieben haben wie diese Drecksfotze oder die wurde als Kind wohl nicht oft genug gefickt. Es ist wirklich krasser Scheiß. 22 Leute haben sich daran beteiligt und Renate Künast ist vor Gericht gegangen. Und Robin, was würdest du vermuten, was das Berliner Landgericht dazu gesagt hat? Also weil sie wollte eigentlich erklagen, dass Facebook die Klarnamen bzw. die Daten derjenigen Kommentatoren rausrückt, damit sie zivilstrafrechtlich gegen sie vorgehen kann. Und da hat jetzt das Berliner Landgericht was gesagt, Robin? Also vielleicht haben sie es aus Datenschutzgründen nicht erlaubt, aber es ist ja schon sehr beleidigend, oder nicht? Nee, Robin, das siehst du wieder völlig an. Du bist so ein Spießer. Hm. Das Berliner Landesgericht sieht nämlich, dass das alles völlig im Rahmen ist und dass vor allen Dingen so Kommentare wie Drecksfotze zulässige Meinungsäußerungen sind. Ich habe hier mal die Sachen zusammengeschrieben. Sie sagen nämlich, da sich Künasts Zwischenruf ebenfalls im sexuellen Bereich befindet, ganz komisch, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was damit gemeint ist. Also was ist ja nicht so, dass sie schreibt so Penisse oder so, sondern bezieht sich auf den Kommentar. Okay. Und erhebliches Empörungspotenzial berge, ist die Kammer der Ansicht, dass die Antragstellerin als Politikerin sich auch sehr weit überzogene Kritik gefallen lassen muss. Äußerungen wie, knatter sie doch mal so richtig durch, bis sie wieder normal wird, wurde als mit dem Stilmittel der Polemik geäußerte Kritik gewertet. Ich stelle mir dann immer so einen super formellen Gerichtssaal vor, wo so ein Richter auch noch mit so einer alten Perücke sitzt und sagt so, also knatter sie doch mal so richtig durch, werten wir als nicht. Ja. Die Unterstellung, dass Künast vielleicht als Kind ein wenig zu viel gefickt wurde, ist laut Beschluss überspitzt, aber nicht unzulässig. Die Forderung, sie als Sondermüll zu entsorgen, habe Sachbezug. Auf was für eine Sache denn? Also ich finde vor allen Dingen, Sachbezug ist auch so eine Sache, so ein Ding, weil sie später sagen sie noch, es ging da vor allen Dingen um Drecksfotze. da haben sie dann konkret gesagt, dass sich da, solange solche Sachen. Wäre es okay gewesen. Der Kommentar, Drecksfotze bewegt sich haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren. Was ist denn über dem Hinnehmbaren als Beleidigung dann? Wäre es weniger unter dem Hinnehmbaren, wenn man sagen würde, sie hat sich wie eine Drecksfotze Ja, vermutlich, Robin. Die Unterstellung, warte mal, das hatte ich schon. Attribute wie Stück Scheiße, Schlampe sowie Geisteskranke wurden als Auseinandersetzung mit der Sache gewertet. Das ist, also das ist auch, Renate Künast meinte hinterher, das ist ja ein also es ist ja ein Zeichen auch für alle anderen Frauen, die sich im Netz auch immer so viel gefallen lassen müssen, so miese Beleidigungen und wie Menschen, aber auch Frauen im Speziellen herabgewürdigt werden von toxischen Männern, ist so abstrus, dass dann das Landesgericht, das Berliner Landesgericht sagt so. Das finde ich auch faszinierend, weil also so wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt, also im Grunde ist ja jede Beleidigung, also wenn du nicht durch die Straße gehst und sagst, du bist ein Arschloch, du bist ein Wichser, dann ist doch immer alles, wenn du dich mit jemandem bezüglich einer Sache streitest, immer auch sachbezogen und demnach würde das ja jede, das würde ja die Beleidigung komplett entwerten. Wenn ich dir auf der Toilette sage, du bist so ein Arschloch, ja, hat das dann den nötigen Kontext? Dein Arschloch verhält sich wie ein Idiot, könntest du zum Beispiel sagen. Dann wäre das alles kein Problem. Also ich finde es faszinierend, weil ganz viele Politiker und auch Journalisten durch Facebook und Twitter und so weiter in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich immer und immer wieder auch irgendwelche Siege sehr, also öffentlich auch erwirkt haben vor Gerichten, dass eben ihre Beleidiger verklagt wurden dafür. Finde ich faszinierend. Als Politikerin darf sie das offenbar, muss sie das ertragen. Ich finde es eine sehr spannende Diskussion, weil natürlich ist freie Meinungsäußerung, gerade wenn es um die Kritik an Politikern geht, eine sehr wichtige Sache und auch eine sehr wichtige Sache, also als Teil einer Demokratie. Weil wenn du halt sagst, okay, du darfst Politiker nicht beleidigen, dann hast du plötzlich dieses Thema, was wir mit Böhmermann und Erdogan hatten, so darfst du ihn nicht jetzt, wenn du ihn als Ziegenficker beleidigst, dann darf plötzlich ein anderes Staatsoberhaupt sagen, das ist auch, hier Majestätsbeleidigung. Aber mal ganz offen, das ist auch sachbezogen gewesen. Das ist eine Auseinandersetzung mit der Sache gewesen. So. Also wenn du so argumentierst, dann wird ja plötzlich jede, also ne, damals haben sie ja gesagt, das ist Satire und dann ist das möglich, aber das hier ist ja keine Satire. Jemand zu sagen, Drecksfotze, du wurdest nicht richtig durchgefickt. Also da hört ja jeder, hat mit Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Aber ich finde, das ist also passt sehr gut in das, was wir jetzt gerade und auch schon sehr oft hier besprochen haben, nämlich dieses, verschiebt sich irgendwie dieser Diskurs im Internet, ist Social Media, was das Internet angeht und was die Art und Weise angeht, wie wir da miteinander kommunizieren, einfach ein super Ding, was irgendwie dafür sorgt, dass alle plötzlich krasser werden und dass sich dann aber auch wieder in die Realität auswirkt, dass halt so ein Gericht sagt, so, ja, du darfst Politiker Drecksfotze nennen, weil das sachbezogen, das ist ja eine Fotze vielleicht. Also Renate Künast hat schon angekündigt, sie will in die nächste Instanz gehen und ich kann nur hoffen, dass da Leute sitzen, die noch alle Tassen im Schrank haben, beziehungsweise sich nicht wie Idioten verhalten, weil das ist als Message ist das eine absolute, also da ist mir vorhin wirklich die Kinnlade runtergeklappt, das habe ich nicht kommen sehen. Und also jetzt mal davon ab, also auch zu sagen, weil sie ja etwas gesagt hat, was im Sachzusammenhang irgendwie mit Sexualität zu tun hatte und Empörungspotenzial hatte, kann man sie direkt und konkret beleidigen, was ist das für eine Begründung, das gliedert sich wie Satire. Ja. Wenn die CSU sich zum Thema Umweltschutz dumm äußert, darf ich dann sagen, die sind dumm wie Stroh oder hohl wie ein Baumstamm oder sowas? Weil das ist ja dann sachbezogen, weil Bäume und Stroh wachsen in der Umwelt. Ich bin mir sehr sicher, Robin. Ich glaube, das darfst du tun. Ja, okay. Hiermit hast du die Erlaubnis. CSU Folge 2. Wir haben letzte Woche noch gefragt, wann kommt sie? Jetzt ist sie da. Das ging direkt online gegangen. Also weil haben einen zweiwöchentlichen Rhythmus haben sie geplant. Ach. Ist nicht gut für einen Algorithmus. Muss wöchentlich kommen. Aber okay. Und zwar. Na, die Abozahlen sieht man jetzt eh nicht mehr. Sie haben am Anfang, stimmt. Sie haben am Anfang so ein kleines, so selbstironisches Ding gemacht, so mit Bayerisch und sich selber so ein bisschen über sich selber lustig gemacht. Aber es ist halt trotzdem wieder. Also es ist wieder so ein Anbiedern an AfD-Wähler, finde ich. Weil sie kritisieren zwar die AfD am Anfang, aber sie sagen dann ja, also die AfD macht Angst vor Migranten. Dabei müsst ihr doch gar keine Angst haben, weil wir haben ja dafür gesorgt, dass gar keiner von denen mehr hierher kommt. Mhm. Und das ist so die Message. Und dann geht es tatsächlich dieses Mal um das, was sie für Umweltschutz machen. Also sie haben unsere Kritik vom letzten Mal aufgenommen und die von allen anderen Menschen. Und hauen aber nur leere Floskeln raus. Also es ist so, lass uns CO2 senken und Akzeptanz erhöhen. Lass uns Anreize schaffen. Lass uns lass uns Bäume pflanzen und die Elektromobilität fördern. Also es sind lauter so, okay, aber was heißt denn das konkret? Was sind denn die Anreize, die ihr schafft, zum Beispiel, um alte Ölheizungen rauszuhauen? Oder von wie vielen Bäumen reden wir denn? Und wie viel Geld wird dafür fertig gemacht? Und was heißt denn Elektromobilität fördern? Was macht ihr denn da konkret? Und anstatt, dass sie irgendetwas davon sagen, kommt der Satz, wenn wir gemeinsam eine breite Akzeptanz für Klimaschutz schaffen, aber gleichzeitig haben sie die Woche vorher Greta und die Grünen gebasht. Und dann sagen sie, was machen denn die anderen? Also anstatt zu sagen, was sie machen und was sie, also das auch irgendwie zu konkretisieren gehen, sehen und sagen sie, haha, die anderen wollen aber mit CO2-Steuer das Benzin teurer machen und dann gucken, was passiert. Die wollen euer Benzin teuer machen, Bürger. Also es ist so, so schlimm, weil es meiner Meinung nach genau zeigt, was ich so gefährlich an dieser ganzen Sache finde. Sie hauen dann einfach irgendwelche Sachen raus und Leute nehmen das dann einfach auf. Und denken sie vielleicht nicht drüber nach, okay, die CSU ist voll für Umweltschutz, weil die haben ja gesagt, die wollen mehr Bäume pflanzen. Aber das in den Kontext zu bringen, das können halt nur Journalisten, die halt eine andere Meinung noch zu Wort kommen lassen. Oder Wissenschaftler. Ne? Genau, Experten zu Wort kommen, oder auch Experten könnten das tun, die halt hingehen und sagen, okay, was sind denn tatsächlich die Sachen, die beschlossen wurden? Was für einen Effekt haben die? Ist das messbar? Bringt das überhaupt was? Und was sind die Vorschläge, die auf der anderen Seite stehen, die vielleicht effektiver oder weniger effektiv sind. Aber das kannst du halt nicht als Politiker machen. Und wenn sie sich hinsetzen würden und wenigstens sachlich sagen würden, okay, das und das und das haben wir beschlossen und das damit Fakten unterlegen, das wäre für mich was anderes, weil dann würden sie einfach präsentieren, was sie alles so gemacht haben die Woche. Aber stattdessen hauen sie halt nur so leeres Zeug raus. Aber das ist ja ein typisches Politiker-Ding. Also ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, wenn das Ziel war, authentisches YouTube zu machen, dann ist das natürlich gescheitert. Aber auf YouTube sind ja bei weiß Gott nicht alle authentisch. Also da kannst du ja auch mit Floskeln und Phrasen kommen. Und das ist so ganz typisch. Ich habe im Taxi dieser Tage gesessen und hörte ein Interview mit einem SPD-Mann. Ich glaube, sehr, sehr hoch an der Spitze. Er wirkte so wie ein Landesvorsitzender. Und ich hatte den Namen nicht gehört. Und die Moderatorin wurde im Verlaufe des Interviews immer verzweifelter, weil sie immer mehr fragte und immer konkreter wurde, was heißt denn das jetzt? Der Partei, ne, überall sinken die Zahlen, es sieht gerade so aus, als wäre die Zeit der SPD abgelaufen. Und der Mann sagte immer wieder so, ja, wir wissen das, wir gehen jetzt in eine Phase, in der wir uns zusammensetzen und dann mal genau darüber reden. Und wir haben schon Ansätze. Und sie so, ja, was sind denn das für Ansätze? Ja, das sind Ansätze, die wir jetzt noch mal im Detail ganz genau besprechen müssen in einer Gruppe. Und es ist, also diese Frau, sie versuchte es und ich glaube, 10 Minuten ging das Ding. Und ich habe von dem nur diesen Satz im Kopf behalten, weil mehr geht auch, glaube ich, nicht. Wenn du so eine große Partei hast, egal ob du Fraktionsvorsitzender bist oder nicht, und du vertrittst die und hast da eben, wie wir vorhin sagten, zig Meinungen und Ansätze und es dauert alles ewig, bis sich das beschlossen hat. Wie könnte es da jemanden geben, der dann mal ehrlich sagt, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was die Schritte im nächsten sind, weil wir haben keinen Plan oder wir müssen jetzt, also uns geht's echt scheiße, wir haben offenbar ein paar Dinge falsch gemacht. Ich glaube, wir müssen die ganze Nummer mal modernisieren oder ein paar alte Leute rausschmeißen oder so. Das würde ja keiner machen. So, und das wird auch bei diesem komischen YouTube-Format keiner machen. Ich fand aber bei uns im Reddit zum Beispiel, war ganz interessant zu lesen, dass so dieser Meinungsspiegel sich abgeändert hat. Ja, das fand ich das Erschreckende, weil ganz viele haben Reddit geschrieben, wow, ist ja viel besser geworden. Die Leute disliken einfach nur, dabei ist das viel besser, dieses Video jetzt. Nein, also es ist anders, es ist nicht mehr nur so. Es ist anders, aber es hat trotzdem genau die gleiche Problematik. Beim letzten Mal haben sie halt einfach nur andere gebasht. Dieses Mal machen sie das weniger, aber es ist trotzdem nicht weniger scheiße. Also ich würde gar nicht sagen scheiße, also es ist halt so. Ich finde das schon scheiße, wenn du auf der einen Seite, das ist so eine zu sagen, lass doch den Diskurs für Klimaschutz, lass den doch gemeinsam führen. Und wie du selber sagst, in der Folge davor wurde genau das Gegenteil gemacht. Also ja. wenn du auf der einen Seite sagst, so Klimaschutz, hahaha, Greta Thunberg, hahaha, guck mal, wie viel hat das gekostet, dass sie da hingekommen ist. Und dann aber sagst du, lass uns doch an den Händen mehr Bäume pflanzen. Das ist so, da wird vorsätzlich ich finde das immer super niederträchtig, weil du weißt ganz genau, was du in dem Moment tust. Du wirst manipulativ und versuchst, die Leute abzugreifen, die sagen, ach, guck mal an, sie lenken ein. Aber da muss man nur einen Schritt weiter denken und merkt, das ist natürlich ganz einfaches psychologisches Einmaleins ist, um dich zu. Anscheinend hat das tatsächlich funktioniert, sogar bei Leuten, die bei uns im Subreddit unterwegs sind, die meinen so, ja, mega, voll gut. Anstatt sich mal gedacht, okay, was heißt das denn? Ist das denn genug? Macht das überhaupt Sinn? Ist das sinnvoll? Was haben die denn eigentlich gesagt? Ich weiß es auch nicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht ist und dass das kein guter Schritt in eine richtige Richtung ist. Aber zu sagen, man nimmt halt einfach die Meinung von den Leuten, die das gemacht haben, für bare Münze und sagt, ja, okay, die haben gesagt, das ist gut, also ist es gut. Und das ist halt ein Problem, finde ich. Ja. Also ich finde, sie haben vieles, also aus YouTube-technischer Sicht, besser gemacht. Die haben immer noch viel zu viele komische Soundeffekte und weirde Schnitte. Aber, wie hieß die Folge? Das habe ich gar nicht geguckt. Hieß sie Neu 2? Neujahr. Das habe ich nicht geguckt. Folge 2, Ausrufezeichen. Nee, das muss ich nochmal nachgucken, du hast recht. Aber die CDU sucht ja jetzt auch einen Social Media Editor. Ja, das hat ein paar Leute auch bei unserem Reddit herausgefunden. Ja. Was hatten wir doch neulich schon mal, weil da war doch der Slogan für den Social Video Editor war, wenn du bei uns anfängst, darfst du das Philipp Amthor Video sehen. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen immer noch die gleiche Ausschreibung. Es ist eine Ausschreibung, ist zirkuliert gerade, nachdem die CDU auch gerade einen Editor für Social Media Videos sucht. Ich glaube, ich bewerbe mich einfach, Robin, und dann schneide ich so kleine Botschaften rein, wie bei Fight Club. Sehr gut. Ja. Wenn alle Stricke reißen, ist das Plan B. Ja. Das ist auf jeden Fall Plan B. Und dann Plan C ist erst die Tour. Damit es nicht Plan B werden muss, machen wir weiterhin Werbung für die Tour und für Sky Ticket. Ja. Sky.lesterschwestern.com, wenn ihr es ausprobieren wollt. Und Am 8. und am 9. Berlin und Wien. Es ist bald soweit. Wir werden da euch noch mal aber zu informieren. Vielleicht finden wir noch jemanden, wie gesagt, wenn ihr Finnisch zu tun habt am 9. Oktober, meldet euch. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.